an das Geschick aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. An das Geschick. Zwischen mir und einem Himmel kleben nun seit Wochen Wolken ohne Beben. Dicke Wände aus versteintem Fett, gelb und abends triefend violett. Zwar ich könnte, was mich so vermodert und von Schlag zu Schlag mein Blut entlodert und dagegen seit Geburt ich schrie, Gottes Zwang besiegen, wenn ich flieh. Und des Zuges mir verbundene Räder schnitten in den Klumpen bald Geäder, blaue Augen drängen durch und Höhn, Süden strahlte, und es wäre schön. Doch ich will nicht wollen müssen, will nicht alles von den eigenen Füßen, und es soll das träge Schicksal rücken und mich hier, mich mühlos hier beglücken. Ende von An das Geschick.